Ich antwortete darauf im Deutschen Abendblatt: Diese Berichtigung entspricht zwar nicht den Anforderungen des Pressegesetzes, aber wir benutzen sie mit besonderer Freude, um an ihr der Öffentlichkeit zu zeigen, was die Juden heute den Deutschen zu bieten wagen und was an ihrer Berichtigung ist. Zum Punkt der Weltpolitik ist zu erwidern: Es ist unwahr, dass der B'nai B'rith Orden nur rein humanitär wirkt. Der Orden wurde gegründet und entwickelt mit dem Ziele, einen Mittelpunkt für die Gesamtinteressen der Judenschaft zu schaffen. Darüber enthalten die Schriften des Ordens, obgleich sie stets vorsichtig abgefasst werden, deutliche Angaben. In der Freimaurerzeitung vom 3. Juli 1897 sagte Bruder Paul Richter in einem Aufsatz über den B'nai B'rith, der in einem Loblied ausklang: Gerade wie in der Freimaurerei ist nicht die praktische Wohltätigkeit das Hauptziel des Ordens, wiewohl diese naturgemäß am ehesten in die Augen springt, die wahren Ziele des Ordens sind ganz anderer Natur. Bruder Richter entwickelt dann, was in Schriften des Ordens zugegeben wird: Die erste B'nai B'rith Loge in Deutschland sei entstanden aus Furcht vor der antisemitischen Welle jener Tage. Der Mutterorden in den Vereinigten Staaten hatte aber größere Ziele und Pläne. Als er ins Leben trat, gab es eine judengegnerische Strömung weder in der alten noch in der neuen Welt. Der verstorbene Ex-Präsident Dr. Dr. Maretzky sagt auf der Seite 335 seiner Reden und Abhandlungen über den Orden: Unser Bund umspannt das Weltenrund. In seiner Geschichte des Ordens 1882 bis 1907 sagt er auf der 85. Seite: Liegt es doch in der Ordenstendenz, Israeliten zu vereinigen, jeden Gedanken des Auseinandergehens ganz und gar abzuweisen, liegt doch in der geschlossenen Einheit allein das sichere Fundament an Macht, Einfluss, Haltung und erfolgreicher Wirksamkeit. In der Zeitschrift zur Feier des 20-jährigen Bestehens des UOBB, welche die Großloge für Deutschland 1902 herausgab, entwickelt Dr. Karpeles auf der 13. und 14. Seite die hohen Aufgaben, welche den Juden als zukünftigen Führern der Menschheit erwüchsen, und sagt dann: Hat unser Orden somit das höchste Ziel des Judentums als seine größte und wichtigste Aufgabe erkannt, so hat er auch innerhalb unserer Glaubensgemeinschaft vieles geleistet und geschaffen, was dem Gesamtjudentum zu Nutz und Frommen dienen kann. Von besonderer Bedeutung ist nach dieser Richtung hin die Tatsache, dass im letzten Vierteljahrhundert die Streitigkeiten, welche die Bekenner unseres Glaubens auf religiösen Gebiete trennten, fast ganz aufgehört haben und dass somit dem äußeren Feinde gegenüber das Judentum selbst als eine feste Einheit sich darstellt. Das ist echt jüdische Humanität. Wir schließen diesen Abschnitt mit einem Worte, das der Mitunterzeichner der Berichtigung, Bruder Dr. Kuznitzki, in der gleichen Festschrift niederlegte: Das Wiedererwachen des jüdischen Solidaritätsgefühls, das Durchbrechen der Überzeugung, dass wir der christlichen Welt gegenüber eine Genossenschaft mit unbeschränkter Haftung bilden, hat notwendig zur Folge, dass das Gefühl für die Ehre des Judentums wieder in unseren Herzen lebendig geworden ist. Wir wollen nunmehr die Unwahrheit der zweiten Behauptung der Berichtigung über Allianz und Zionismus nachweisen. Der B'nai B'rith Orden ist allerdings insofern keine Ergänzung der Allianz, als er schon 1842 ins Leben trat, während die Allianz erst 1860 gegründet wurde. Wahrscheinlich hat freilich der Ritualmord an dem Vater Thomas in Damaskus für die Gründung beider Verbände den ersten Anstoß gegeben. Die Judenschaft begriff damals die große Gefahr, wenn ihr eigentliches Wesen einmal entschleiert würde. Sie erkannte aber auch an dem erfolgreichen Vorgehen von Montefiore, Cremieux und Munk in Damaskus, was die Judenschaft mit ihren ungeheuren Geldmitteln leisten könne, sobald sie geschlossen auftrete. Damals erinnerten die Juden sich des vergessenen Wortes, das später Leitspruch der Allianz wurde: Kol Israel Arebim Tzebatze, alle Juden bürgen füreinander. In dem Bericht der Allianz für 1907 heißt es auf der 218. Seite: Mit der Großloge UOBB 8 traten wir anlässlich des 25-jährigen Großlogenjubiläums zum ersten Mal in offizielle Beziehung. Die Beziehung wurde bald freundschaftlich, sodass der geschäftsführende Ausschuss der Großloge beschloss, alle deutschen Logen zum kooperativen Anschluss an die AJU aufzufordern. Von 70 Logen ist ein großer Teil der Aufforderung gefolgt.